Kapitel 8, Teil 1 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Carsten. Der Doppelgänger von Fjodor Michailowitsch Dostojewski, übersetzt von Hermann Röhl. Wie gewöhnlich erwachte Herr Goljatkin am anderen Tag um 8 Uhr. Nachdem er erwacht war, erinnerte er sich sogleich an alle Ereignisse des gestrigen Abends. Bei dieser Erinnerung runzelte er die Stirn. »Wie ein rechter Dummkopf habe ich mich gestern benommen«, dachte er, während er sich vom Bett erhob und blickte nach dem Bette seines Gastes hin. Aber wie groß war sein Erstaunen, als nicht nur der Gast, sondern sogar auch das Bett, auf dem der Gast geschlafen hatte, aus dem Zimmer verschwunden war. »Was stellt das vor?« schrie Herr Goljatkin beinahe laut auf. »Wie geht das zu? Was hat jetzt dieses neue Ereignis zu bedeuten?« Während Herr Goljatkin noch verständnislos mit offenem Munde nach dem leeren Fleck hinsah, knackte die Tür und Petruschka kam mit dem Teebrett herein. »Wo ist er? Wo ist er?« fragte unser Held kaum hörbar und zeigte mit dem Finger nach der Stelle hin, die gestern dem Gaste angewiesen worden war. Petruschka gab zuerst keine Antwort und sah seinen Herrn sogar nicht einmal an, sondern wandte seine Augen nach der Ecke rechts, so dass Herr Goljatkin selbst genötigt war, nach der Ecke rechts hinzublicken. Nach einigem Stillschweigen indes antwortete Petruschka grob mit heiserer Stimme, »Der Herr ist nicht zu Hause.« »Du Dummkopf, ich bin ja doch dein Herr, Petruschka«, stotterte Herr Goljatkin und sah seinen Diener mit weit geöffneten Augen an. Petruschka antwortete nichts, blickte aber Herrn Goljatkin so an, dass dieser bis über die Ohren errötete, denn dieser beleidigende, vorwurfsvolle Blick konnte die Stelle eines wirklichen Schimpfwortes vertreten. Herr Goljatkin streckte die Waffen. Endlich erklärte Petruschka, der andere sei schon vor anderthalb Stunden weggegangen und habe nicht warten wollen. Diese Antwort klang allerdings wahrscheinlich und glaubwürdig. Es war klar, dass Petruschka nicht log, und dass sein beleidigender Blick und der von ihm gebrauchte Ausdruck »der andere« nur eine Folge des ganzen bekannten, widerwärtigen Umstandes waren. Aber dennoch verstand Herr Goljatkin, wenn auch nur undeutlich, dass da etwas nicht geheuer war und dass das Schicksal für ihn noch irgendeine nicht ganz angenehme Gabe bereithielt. »Nun gut, wir werden sehen«, dachte er bei sich. »Wir werden seinerzeit das alles durchschauen.« »Ach, Herr, du mein Gott«, stöhnte er zum Schlusse in ganz anderem Tone, »warum habe ich ihn eingeladen? Wozu habe ich das getan? Ich stecke ihn ja selbst meinen Kopf in die Schlinge und ziehe die Schlinge selbst zu. Ach, du Dummkopf, dass du doch auch gar nicht das Maul halten kannst. Nein, du musst dich verplappern, wie so ein dummer Junge, wie ein Kanzlist, wie ein Plebejer ohne Rang und Würden, wie ein jämmerlicher Waschlappen, du Schwätzer, du altes Weib. All ihr Heiligen. Und sogar Verse hat er geschrieben, der Gauner, und mir seine Liebe erklärt. Wie könnte ich nun dem Gauner in anständiger Manier die Tür weisen, wenn er wiederkommt? Es gibt da ja natürlich viele verschiedene Redewendungen und Hilfsmittel. Ich könnte sagen, so und so, bei meinem geringen Gehalte. Oder ich könnte ihm bange machen und sagen, in Erwägung dieses und dieses Umstandes sehe ich mich genötigt, Ihnen mitzuteilen, dass Sie die Kosten der Wohnung und der Beköstigung zur Hälfte tragen und das Geld im Voraus zahlen müssen. Nein, hol's der Teufel, nein, das würde meine Ehre beflecken. Das ist nicht recht zartfühlend. Vielleicht könnte ich es so machen, ich könnte Petruschka instruieren, dass er ihn irgendwie ärgern, ihn nachlässig und grob behandeln solle und ihn mir auf diese Art vom Halse schaffen. Ich müsste sie so zusammenhetzen. Nein, hol's der Teufel, nein, das ist gefährlich und ferner, wenn man es aus einem anderen Gesichtspunkt betrachtet. Es ist ganz und gar nicht schön, ganz und gar nicht schön. Aber wenn er nun nicht wieder herkommt, auch das wäre übel. Ich habe ihm gestern Abend gar zu viel ausgeschwatzt. Ach, schlimm, schlimm. Ach, wie schlimm steht meine Sache. Ach, ich Dummkopf, ich verdammter Dummkopf. Kannst du nicht lernen, wie du dich benehmen musst? Kannst du nicht endlich zur Vernunft kommen? Na, wenn er nun aber herkommt und absagt, Ach, gebe Gott, dass er käme. Ich würde sehr froh sein, wenn er käme. So überlegte Herr Goljatkin, während er seinen Tee trank und fortwährend nach der Wanduhr blickte. Jetzt ist es 9:15. Nun, es ist Zeit zu gehen. Aber was wird nun geschehen? Was wird mir passieren? Ich möchte gern wissen, was sich da eigentlich Besonderes hinter dem Vorhang verbirgt, was für Absichten und Pläne sie haben und was für Steine sie mir in den Weg werfen wollen. Es wäre gut, wenn ich erfahren könnte, was für ein Ziel eigentlich diese ganze Bande im Auge hat und welches der erste Schritt ist, den sie unternehmen wollen. Herr Goljatkin konnte es nicht länger aushalten. Er warf die noch nicht ausgerauchte Pfeife hin, zog sich an und ging in den Dienst, um womöglich die Gefahr aufzudecken und sich über alles durch seine persönliche Anwesenheit Gewissheit zu verschaffen. Aber Gefahr war vorhanden. Das wusste er selbst, dass Gefahr vorhanden war. Aber auch diese Nuss werden wir schon knacken, sagte Herr Goljatkin, indem er den Mantel und die Überschuhe im Vorzimmer ablegte. Nun werden wir all diese Dinge sofort durchschauen. Nachdem er in dieser Weise zu handeln beschlossen hatte, machte unser Held seinen Anzug zurecht, nahm eine wohlanständige Dienstmiene an und wollte eben in das anstoßende Zimmer treten, als plötzlich gerade in der Tür sein Bekannter und Freund von gestern mit ihm zusammenstieß. Herr Goljatkin, der Jüngere, schien Herr Goljatkin, den Älteren, nicht zu bemerken, obwohl sich beinahe ihre Nasen berührten. Herr Goljatkin, der Jüngere, war, wie es schien, sehr beschäftigt, hatte es eilig, irgendwo hinzukommen und war außer Atem. Er hatte eine solche Amts- und Geschäftsmiene, dass, wie es schien, jeder auf seinem Gesichte lesen konnte, mit einem besonderen Auftrag betraut. »Ach, Sie sind es, Jakow Petrowitsch«, sagte unser Held und ergriff seinen gestrigen Gast am Arm. »Später, später, entschuldigen Sie mich, sagen Sie mir später, was Sie wünschen«, rief Herr Goljatkin der Jüngere, indem er vorwärts strebte. »Aber erlauben Sie, Jakow Petrowitsch, ich meine, Sie wollten...« »Was gibt's denn? Sagen Sie schnell, was Sie wünschen.« Hier blieb Herrn Goljatkins gestriger Gast anscheinend nur ungern und mit großem Widerstreben stehen und hielt sein Ohr Herrn Goljatkin gerade an die Nase. »Ich muss Ihnen sagen, Jakow Petrowitsch, dass ich über Ihr Benehmen erstaunt bin. Ein Benehmen, wie ich es ja wohl nicht erwarten konnte. Alles hat seine gewiesene Form. Melden Sie sich bei dem Sekretär seiner Exzellenz und wenden Sie sich dann, wie es in der Ordnung ist, an den Herrn Kanzleivorsteher. Haben Sie eine Bittschrift? Ich weiß gar nicht, Jakow Petrowitsch. Sie setzen mich einfach in Verwunderung, Jakow Petrowitsch. Sie erkennen mich gewiss nicht, oder Sie machen infolge Ihres angeborenen, heiteren Temperaments einen Scherz.« »Ah, Sie sind es«, erwiderte Herr Goljatkin der Jüngere, als wenn er Herrn Goljatkin den Älteren eben erst erkannt hätte. »Also Sie sind es. Also, haben Sie gut geschlafen?« Hier lächelte Herr Goljatkin der Jüngere ein wenig, aber er lächelte in einer amtlichen, förmlichen Manier und durchaus nicht so, wie es sich gehört hätte, da er doch jedenfalls Herrn Goljatkin dem Älteren zu Dank verpflichtet war. Und nachdem er so in amtlicher, förmlicher Manier gelächelt hatte, fügte er hinzu, er seinerseits freue sich sehr, dass Herr Goljatkin gut geschlafen habe. Dann verbeugte er sich ein wenig, trippelte ein wenig an ein und derselben Stelle umher, blickte nach rechts und nach links, schlug darauf die Augen zu Boden, richtete sie nach der Seitentür und nachdem er hastig flüsternd bemerkt hatte, er habe einen besonderen Auftrag, schlüpfte er in das Nachbarzimmer und war verschwunden. »Ist das eine tolle Geschichte?« flüsterte unser Held, der einen Augenblick ganz starr war. »Ist das eine tolle Geschichte? Was soll das noch vorstellen?« Herr Goljatkin hatte ein Gefühl, als ob ihm Ameisen über den ganzen Leib liefen. »Übrigens«, fuhr er im Stillen fort, während er in sein Dienstlokal ging, »übrigens habe ich so etwas ja schon lange gesagt. Ich habe schon lange geahnt, dass er mit besonderen Aufträgen werde betraut werden. Gerade gestern habe ich gesagt, dass er unzweifelhaft ein Mensch sei, den man zu besonderen Aufträgen gebrauchen werde.« »Haben Sie Ihr gestriges Aktenstück fertiggestellt, Jakow Petrowitsch?« fragte Anton Antonowitsch Sietotschkin Herrn Goljatkin, als dieser sich neben ihn setzte. »Haben Sie es hier?« »Jawohl«, erwiderte Herr Goljatkin flüsternd und sah seinen Tischvorsteher mit etwas verwirrter Miene an. Nun gut, ich erkundige mich deswegen danach, weil Andrei Filipowitsch schon zweimal danach gefragt hat. Seine Exzellenz kann das Aktenstück jeden Augenblick verlangen. Es ist fertig. Na, das ist schön. Anton Antonowitsch, ich meine, ich habe meine Pflicht immer ordnungsgemäß erfüllt und ich freue mich über die Aufträge, die mir von meinen Vorgesetzten erteilt werden und erledige sie mit aller Sorgfalt. Jawohl, nun, was wollen Sie denn damit sagen? Nichts Besonderes, Anton Antonowitsch. Ich möchte nur bemerken, Anton Antonowitsch, dass ich, das heißt, ich wollte sagen, dass Übelwollen und Neid täglich ihre widerwärtige Nahrung suchen und niemanden verschonen. Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie nicht ganz. Das heißt, wen meinen Sie denn mit Ihren Andeutungen? Das heißt, ich wollte nur sagen, Anton Antonowitsch, dass ich meinen geraden Weg gehe und es verachte, Schleichwege zu benutzen, dass ich kein Intrigant bin und dass ich, wenn anders es mir erlaubt ist, dies auszusprechen, mit gutem Grunde darauf stolz sein darf. Jawohl, alles ganz richtig. Und ich stimme Ihrer Meinung aus voller Überzeugung bei. Aber gestatten Sie auch mir, Ihnen zu bemerken, Jakow Petrowitsch, dass persönliche Anzüglichkeiten in guter Gesellschaft nicht erlaubt sind. Was man hinter meinem Rücken von mir sagt, das will ich gern ertragen. Denn auf wen wird nicht hinter seinem Rücken geschimpft? Aber ins Gesicht, nehmen Sie es mir nicht übel, lasse ich mir keine Grobheiten sagen, mein Herr. Ich bin im Staatsdienst grau geworden, mein Herr, und lasse mir auf meine alten Tage keine Grobheiten sagen. Nein, Anton Antonowitsch, ich... Sehen Sie doch, Anton Antonowitsch, Sie haben mich, wie es scheint, nicht ganz verstanden, Anton Antonowitsch. Aber ich bitte Sie, Anton Antonowitsch, ich kann es mir meinerseits nur zur Ehre anrechnen. Nun bitte ich aber, auch mich zu entschuldigen. Ich habe meine Lebensart noch nach der alten Mode gelernt. Nach ihrer neuen Mode umzulernen, damit ist es für mich zu spät. Für den Dienst des Vaterlandes hat mein Verstand bisher, wie es scheint, ausgereicht. Ich besitze, wie Sie selbst wissen, mein Herr, das Ehrenzeichen für 25-jährige vorwurfsfreie dienstliche Tätigkeit. Ich empfinde das alles meinerseits vollkommen, Anton Antonowitsch, aber davon rede ich nicht. Ich sprach von der Maske, Anton Antonowitsch. Von der Maske? Das heißt, Sie scheinen wieder... Ich fürchte, dass Sie auch hier wieder den Sinn unrichtig auffassen. Das heißt, den Sinn meiner Worte, wie Sie selbst sagen, Anton Antonowitsch. Ich behandle nur das Thema. Das heißt, ich stelle den Gedanken hin, Anton Antonowitsch, dass die Menschen, die eine Maske tragen, heutzutage recht häufig geworden sind und dass es jetzt schwer ist, unter der Maske einen Menschen zu erkennen. Na, wissen Sie, so schwer ist das nun gerade nicht. Manchmal ist es sogar ganz leicht. Und manchmal braucht man gar nicht weit zu suchen. Nein, wissen Sie, Anton Antonowitsch, ich sage von mir selbst, dass ich zum Beispiel eine Maske nur anlege, wenn es nötig ist, das heißt einzig und allein beim Karneval und in fröhlicher Gesellschaft, im eigentlichen Sinne gesprochen, dass ich aber nicht vor den Leuten alle Tage mit einer Maske umherlaufe, in einem anderen übertragenen Sinne gesagt, das war's, was ich sagen wollte, Anton Antonowitsch. Na, wir wollen von dieser ganzen Sache vorläufig abbrechen, und ich für meine Person habe auch keine Zeit mehr, erwiderte Anton Antonowitsch, erhob sich von seinem Platze und suchte einige Aktenstücke zum Vortrage bei seiner Exzellenz zusammen. Ihre Angelegenheit wird, wie ich annehme, bald und rechtzeitig zur Klarheit gelangen. Dann werden Sie selbst sehen, gegen wen Sie Ihre Vorwürfe zu richten und wen Sie anzuklagen haben. Und deshalb bitte ich Sie ganz ergebenst, mich mit weiteren privaten Erörterungen und Gesprächen, die der dienstlichen Tätigkeit Eintrag tun, zu verschonen. »Nein, Anton Antonowitsch«, rief Herr Goljatkin, der ein wenig blass geworden war, dem sich Entfernenden nach, »nein, Anton Antonowitsch, so etwas ist mir nicht in den Sinn gekommen.« »Was stellt das vor?« fuhr unser Held, nachdem er allein geblieben war, im Selbstgespräche fort. Was weht hier auf einmal für ein Wind und was bedeutet dieser neue Winkelzug? In demselben Augenblicke, als unser bestürzter, fassungsloser Held sich anschickte, eine Antwort auf diese neue Frage zu suchen, ließ sich von dem Nachbarzimmer her Geräusche hören. Eine Art von geschäftlicher Bewegung wurde wahrnehmbar, Die Tür öffnete sich und Andrei Filipowitsch, der kurz vorher in dienstlicher Angelegenheit in das Arbeitszimmer seiner Exzellenz gegangen war, erschien atemlos in der Tür und rief Herrn Goljatkin. Dieser, der wusste, um was es sich handelte und Andrei Filipowitsch nicht warten lassen wollte, sprang von seinem Platze auf, beeilte sich pflichtgemäß aufs Äußerste, das verlangte Schriftstück endgültig zurechtzumachen und in Ordnung zu bringen, sowie auch sich selbst instand zu setzen, um sich mit dem Schriftstück und mit Andrei Filipowitsch in das Arbeitszimmer seiner Exzellenz zu begeben. Auf einmal schlüpfte, beinahe unter Andrei Filipowitschs Armen hindurch, der währenddessen gerade in der Tür stand, Herr Goljatkin der Jüngere ins Zimmer, geschäftig, atemlos, amtseifrig, mit wichtiger, streng dienstlicher Miene und stürzte geradewegs auf Herrn Goljatkin den Älteren los, der auf nichts weniger als auf einen solchen Überfall gefasst war. »Die Papiere, Jakow Petrowitsch, die Papiere! Seine Exzellenz hat danach gefragt. Haben Sie sie auch in Bereitschaft?« schnatterte der Freund Herr Goljatkins des Älteren halblaut und hastig. »Andrei Filipowitsch wartet auf Sie.« »Das weiß ich auch ohne Sie, dass er auf mich wartet«, erwiderte Herr Goljatkin der Ältere, ebenfalls eilig und flüsternd. »Nein, Jakow Petrowitsch, ich bin nicht so, ich bin durchaus nicht so, Jakow Petrowitsch. Ich bin Ihnen zugetan, Jakow Petrowitsch, und von herzlicher Teilnahme erfüllt. Mit dieser Teilnahme bitte ich Sie ergebenst, mich zu verschonen. Erlauben Sie, erlauben Sie. Sie müssen selbstverständlich einen Umschlag herummachen, Jakow Petrowitsch, und bei der dritten Seite ein Lesezeichen einlegen. Erlauben Sie, Jakow Petrowitsch, so erlauben Sie doch endlich. Aber da ist ja ein Tintenfleck, Jakow Petrowitsch. Haben Sie nicht den Tintenfleck bemerkt?« Hier rief Andrei Filipowitsch Herrn Goljatkin zum zweiten Male. »Sofort, Andrei Filipowitsch. Ich möchte nur noch einen Augenblick. Es ist hier. Mein Herr, verstehen Sie nicht Russisch? Das Beste wird sein, ihn mit dem Federmesser zu beseitigen, Jakow Petrowitsch. Überlassen Sie es lieber mir. Rühren Sie ihn lieber nicht selbst an, Jakow Petrowitsch, sondern überlassen Sie es mir. Ich will selbst mit dem Federmesser...« Andrei Filipowitsch rief Herrn Goljatkin zum dritten Male. »Aber ich bitte Sie, wo ist denn da ein Tintenfleck? Soweit ich sehe, ist ja überhaupt keiner da. Und sogar ein gewaltiger Tintenfleck, da ist er. Da, erlauben Sie, hier habe ich ihn gesehen. Da, erlauben Sie mir, Jakow Petrowitsch, ich will ihn hier mit dem Federmesser, ich tue es aus Teilnahme, Jakow Petrowitsch, ich will mit dem Federmesser in bester Absicht. Sehen Sie so, es wird sofort erledigt sein.« Ende von Kapitel 8, Teil 1.